Das Südbayerische zeichnet sich dadurch aus, dass das K am Wortanfang ganz hinten und stark behaucht gesprochen wird. Aus Kind wird so Kind.